У наші дні, в которые ми живем. In unseren Tagen, in denen wir leben. Слово любов. Ist das Wort Liebe. Наиболее искажено. Извращенное. Es ist verkehrt. Искаженное. Es ist verdreht worden. Под словом любов. Unter dem Wort Liebe. Делает разводы. Забирает матерь от детей, жену от мужа и так далее. Macht man Scheidungen, man nimmt die Mutter von den Kindern weg, die Frau von dem Mann und so weiter. Когда ми говоримо о крещенні Духом Святим? Wenn wir von der Taufe mit dem Heiligen Geist sprechen. Об істинних даруваннях или дарах Духа Святого. Von den wahrhaftigen Gaben des Heiligen Geistes. І некоторі другі деномінації говорять нам. Und dann sagen manche andere Glaubensrichtungen zu uns. Нам то нічто не нужно, нужна только любов. Wir brauchen dies alles nicht, wir brauchen nur die Liebe. А брат Москаленко їм отвечав. Aber Bruder Maskolenko antwortete ihnen. Когда в 1933 году був голод на Україні. Als es im Jahr 1933 eine Hungersnot in der Ukraine war. Некоторі з нас пережили його. Einige von uns haben das erlebt. То в то время люди ні о чому не говорили, як о хлібі. Dann sprachen die Leute in der Zeit von nichts anderem als vom Brot. Потому що хліба не було. Weil sie kein Brot hatten. Правда? Nicht wahr? Только о хлібі говорили. Sie sprachen nur vom Brot. Но когда хліб є, о ньому не говорять. Aber wenn es Brot gibt, dann spricht man nicht davon. Дорогие, если любов Божа излилась в серця наші Духом Святим. Ihr Lieben, wenn die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen wurde. Вона буде проявляти себе. Dann wird sie sich erweisen. Halleluja. Halleluja. Всякое дело. Jegliches Werk. Делается лучше тогда. Wird dann besser gemacht. Когда оно делается с любовью. Wenn es mit Liebe gemacht wird. Тем более строение Божие. Umso mehr der Bau Gottes. Amen. Amen. Знаете, я знаком с многими языками. Wisst ihr, ich kenne viele Sprachen. И меня часто спрашивают, брат, а как вы учили? Und oft fragt man mich, Bruder, wie hast du das gelernt? Как можно то научиться? Wie kann man das lernen? Я говорю, надо любить. Und ich sage, man muss lieben. Знаете, надо любить. Wisst ihr, man muss lieben. Я не хочу нікого критикувати. Ich möchte niemanden kritisieren. Но часто я встречаюся з євреями. Aber oft begegne ich Juden. Если что-то говоришь по-немецки, они ненавидят этого языка. Wenn man ihnen etwas in Deutsch sagt, dann hassen sie diese Sprache. За то, что Гитлер сделал. Für das, was Hitler getan hat. Я говорю, немецкий язык был до Гитлера и после Гитлера. Причем тут немецкий язык? Und ich sage, die deutsche Sprache gab es vor Hitler und nach Hitler. Was tut hier die deutsche Sprache zur Sache? Причем русский язык? Und was tut die russische Sprache zur Sache oder eine andere? Всякое дело. Jegliches Werk делается лучше, wird besser getan, когда его любишь. Wenn man es liebt. Правда? Nicht wahr? Поэтому, дорогие, deshalb, ihr Lieben, и легко его делать. Ist es auch leicht, es zu tun. Апостол Павел пишет нам, der Apostel Paulus schreibt uns, в 14 главе 1 Коринфян, in 1. Korinther, Vers 14, 14 глава, in 1. Korinther, Kapitel 14, первым стихом, in Vers 1. Достигайте любви и ревнуйте о дарах Святого Духа. Strebet nach der Liebe, fleißiget euch der geistlichen Gaben. Достигайте любви. Strebet nach der Liebe, das Erste. А потом ревнуйте о дарах. Und dann fleißiget euch nach den geistlichen Gaben. Без любви будет свое. Ohne Liebe wird es das eigene sein. С любовью будет Божие. Mit Liebe wird es das von Gott sein. Если бы человек достиг даров без любви, wenn ein Mensch die Gaben ohne Liebe erreichen würde, dann würde er seine Ehre zu seiner eigenen Ehre suchen. Aber wenn wir nach der Liebe streben und dann nach den geistlichen Gaben und sie empfangen, stimmen wir mit dem überein, was ich gestern gesagt habe. Paulus sagte, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Богу вся слава. Gott sei alle Ehre. Когда я был в Австралии, als ich in Australien war, я был в Сиднее, ich war in Sydney, был в Аделаиде, ich war in Adelaide, Melbourne, я был в Orange, und ich war in Orange. Orange – это 153 километра от Сидни. Orange ist 153 Kilometer von Sydney entfernt. Я там проповедовал. Ich predigte dort. Оставались юноши, дети. Es blieben Jünglinge zurück und Kinder. На ревнительную молитву. Zu einer Ringstunde. И мы молились. Und wir beteten. Многих из них Господь крестил Святым Духом, за что слава Ему. Viele von ihnen hat der Herr mit dem Heiligen Geist getauft, wofür ihm die Ehre sei. И вот однажды под конец собрания. Und einst am Ende der Versammlung. Один человек на конце сидел, встал на ноги. Da saß so ein Mensch ganz hinten und er stand auf und sagte zu mir, warum tun Sie, Prediger, immer aus dem 12. und 14. Kapitel von 1. Korinther sprechen? Und warum sprechen Sie nicht von Kapitel 13? Вы знаете, она говорит о любви. Ihr wisst, sie, dieses Kapitel spricht von der Liebe. А я говорю ему, und ich sage zu ihm, а когда ты хочешь, чтобы я сказал? Wenn du willst, dass ich das sage. Это было в воскресенье вечером. Das war an einem Sonntagabend. Они делают понеделок один день, сказать, отдых. Und нет собрания. Sie ruhen an einem Tag in der Woche aus, das heißt, sie haben keine Versammlung. Я говорю, если хочешь, я скажу во вторник вечером. Und ich sagte, wenn du willst, dann werde ich das am Dienstagabend Хорошо? Sagen. Gut? Хорошо. Gut. И мы договорились. Und wir besprachen uns so. Этот человек пришел. Dieser Mensch kam. Привел много из других деноминаций людей. Und er brachte viele Menschen von anderen Konfessionen Многие mit. Многие пришли. Viele kamen. Послушать, что ж Дмитрий скажет с этой главы. Um zu hören, was Dmitri von diesem Kapitel sagen wird. Она не очень длинная, это 13 глава 1 Коринфян. Es ist nicht sehr lang, dieses 13. Kapitel von 1. Korinther. Я ее всю прочитал. Ich habe es ganz durchgelesen. И да много раз слово «если». Und dort wird sehr oft dieses Wort gebraucht, wenn. Если, условное wenn, слово. Ein Bedingungswort. И так далее. Und so weiter. И я говорю им. Und ich sage ihnen. Я не есть анатом, но немного знаю анатомию, как и все вы. Ich bin kein Anatomist, ich kenne ein wenig die Anatomie, so wie ihr alle. И я говорю, например. Und ich sage zum Beispiel. Если бы я стал пред вами. Wenn ich vor euch stehen würde. И начал говорить вам о важности наших легких. Und euch über die Wichtigkeit unserer Lungen etwas sagen würde. Насколько бы я знал, целый час излагаю. So viel ich weiß, würde ich eine Stunde lang das auslegen. Насколько важны наши легкие? Wie wichtig unsere Lungen sind. Они снабжают наш организм кислородом. Sie versorgen unseren Organismus mit Sauerstoff. И только одно дыхание не хватит и задушишься. Und wenn du nur einen Atem auslässt, dann wirst du ersticken. И в самом деле. Und tatsächlich. Наши легкие очень важные. Unsere Lungen sind sehr wichtig. И я то проповедую, говорю им. Und ich predige das und sage es очень zu ihnen. Очень важные. Sie sind sehr wichtig. Но когда я говорю о важности легких наших. Aber wenn ich von der Wichtigkeit unserer Lungen spreche. Я не унижаю важности сердца. Dann erniedrige ich nicht die Wichtigkeit des Herzens. Я не унижаю важности печенки. Ich erniedrige nicht die Wichtigkeit der Leber. Я не унижаю важности желудка нашего. Ich erniedrige nicht die Wichtigkeit unseres Magens, наших почек, unserer Nieren. Все это важно. Das alles ist wichtig. И поэтому Павел пишет. Und deshalb schreibt Paulus. Он пишет дары с любовью и любовь с дарами. Er schreibt die Liebe mit den Gaben und die Gaben mit der Liebe. Хвала Богу. Ehre sei Gott. Американские проповедники называют это. Die amerikanischen Prediger nennen dieses. 12. главу 1. Коринфян. Das 12. Kapitel aus 1. Korinther. 13. главу. Das 3. Kapitel. Das 13. Kapitel. И 14. главу. Und das 14. Kapitel. Это духовный сэндвич. Das ist ein geistliches Sandwich. Бутерброд. Бутерброд. Две скибки хлеба и в середине там сыр или что-то другое. Zwei Scheiben Brot und Amen. Dazwischen Käse oder irgendetwas anderes. Sandwich. Ein Sandwich oder ein Brot. Ehre sei dem Herrn. Amen. Любовь с дарами и дары с любовью. Die Liebe mit den Gaben und die Gabe mit der Liebe. Amen. Amen. Не одно без другого. Nicht das eine ohne das andere. Я сказал номер два. Ich sagte Nummer zwei. Первое сказал. Строение Божие должно строиться на истине. Das erste habe ich gesagt, der Bau Gottes muss gebaut werden auf der Wahrheit. Второе я сказал, строение Божие должно строиться на любви. Und das zweite habe ich gesagt, der Bau Gottes muss gebaut werden auf der Liebe. Номер три. Nummer drei. Строение Божие должно строиться на святости. Der Bau Gottes muss gebaut werden auf der Heiligkeit. Во всем, что мы строим. In allem, was wir bauen, братья и сестры, запомните, daran, во всем, что мы строим, alles, in allem, was wir bauen, да святится имя Твое Божие. Sei dein Name, Gott, geheiligt. Halleluja. Halleluja. Как в Старом, так и в Новом Завете. Wie im Alten Testament, so auch im Neuen Testament. Есть повеление слов Божьих. Gibt es einen Befehl der Worte Gottes. Будьте святы, потому что я свят. Seid heilig, denn ich bin heilig. Мы откроем послание римлянам. Wir öffnen den Brief an die Römer. И читаем из 6 главы. Und lesen aus Kapitel 6. Римлянам 6. Römer 6. Читая от 19 стиха. Wir lesen ab Vers 19. Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые. Ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit willen eures Fleisches, gleich wie ihr eure Glieder begeben habet zum Dienst der Unreinigkeit und von einer Ungerechtigkeit zu der anderen, also begebet auch nun eure Glieder zum Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Denn da ihr der Sünde Knechte waret, da waret ihr frei von der Gerechtigkeit. Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Was hattet ihr nun zu der Zeit für Frucht, welcher ihr euch jetzt schämet, denn ihr Ende ist der Tod. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Nun aber seid ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden, habt ihr eure Frucht, dass ihr heilig werdet, das Ende aber das ewige Leben. Halleluja. Halleluja. Слава Господу. Ehre sei dem Herrn. Часто бывает. Oft kommt es vor. Молодые, я хочу сказать вам слово. Ihr Jungen, ich möchte euch ein Wort sagen. Дети тоже слушайте. Ihr Kinder, hört auch zu. У нас есть и дети, внуки есть. Wir haben Kinder und Enkel. Иногда внуки приходят и просят там несколько этих центов у бабушки. Manchmal kommen die Enkel und bitten um einige Cent bei Oma, чтобы купить там айскрем, um sich ein Eis zu kaufen. Но за, вместо этого покупают всякие комик-букс и тому подобное. Aber stattdessen kaufen sie alle möglichen Komikhefte und so ähnliches. Иногда и христиане читают такие журналы. Und manchmal lesen auch Christen solche Zeitschriften. Я бываю в домах верующих. Ich bin manchmal in den Häusern von Gläubigen. И я вижу. Und ich sehe solche Zeitschriften. И молодые кормят свои души этими журналами. Und die Jungen nähren ihre Seelen mit solchen Zeitschriften. Смотрят в телевизии на такие программы. Sie schauen im Fernseher solche Programme an. Я хочу сказать. Und ich möchte sagen. Когда прочитаете такие журналы. Wenn ihr solche Zeitschriften lest. Когда увидите такие грязные программы. Wenn ihr solche schmutzigen Programme seht. Вы возьмите перо. Dann nehmt eine Feder и попробуйте написать, да святится имя Твое Божие. Und versucht zu schreiben, geheiligt werde Gott dein Name. Дорогие, хочется плакать. Ihr Lieben, ich möchte weinen. Когда сегодня смотрит на все. Wenn ich heute auf dies alles schaue. Я не хочу критиковать. Ich möchte nicht kritisieren. Но я бываю, может, больше, чем вы. Aber ich bin vielleicht öfter als ihr. Und сегодня это учение харизматии захлестывает молодежь. Heute schwappt diese Lehre der Charismaten über die Jugend hinweg. Я говорю не с критики, но. Ich sage das nicht mit Kritik, nein. Приходили такие люди, хотели освобождения, мы за них молились. Es kamen solche Menschen und sie wollten Befreiung und wir beteten für sie. И я их спрашиваю. Und ich frage sie. Вы говорите, вы одарованные люди. Ihr sagt, ihr seid Menschen mit Gaben. Но откуда у вас rebellious spirit? Aber woher habt ihr einen rebellierten Geist? Почему вы противитесь старшим? Warum widersetzt ihr euch den Ältesten? Братья, сестры, Brüder und Schwestern. Вы помните старше, когда мы уверовали? Erinnert ihr euch daran, als wir gläubig geworden когда sind? Когда мы уверовали? Als wir gläubig geworden sind. Нас учили. Man lehrte uns. Прежде всего. Vor allem. Святой жизни. Ein heiliges Leben. Amen. Amen. Нас учили святой жизни. Man lehrte uns ein heiliges Leben. Слава Богу. Ehre sei Gott. И покорность старшим. Und eine Unterwürfigkeit gegenüber den Ältesten. Слава Иисусу. Ehre sei Jesus. У нас в Лондоне, в Канаде. Bei uns in London, in Canada. Приехала из Москвы одна семья. Kam eine Familie aus Moskau. У них трое детей. Sie haben drei Kinder. Старший юноша. Der älteste Jüngling. Особенно красивый парень. Ist ein besonders gut aussehender Junge. Только делай с него портреты. Man könnte einfach nur Porträts von ihm machen. И он говорит в один день своим родителям. Und er sagte an einem Tag zu seinen Eltern. Я буду жениться. Ich werde heiraten. Ну, это сказал. Nun sagte er das. Через несколько, спросили, кого ты хочешь брать. Und man fragte ihn, wen willst du denn heiraten? Он говорит Риту. Und er sagte Rita. Через несколько дней так было в доме. Nach einigen Tagen geschah es zu Hause. Он был дома. Er war zu Hause. И была бабушка. Und die Oma war zu Hause. И бабушка спрашивает Павлик. Und Oma fragt Pavlik. Почему ты именно хочешь брать Риту? Warum möchtest du ausgerechnet Rita heiraten? Ведь есть много других девчат. Es gibt doch viele andere Mädchen. Он говорит бабушка. Er sagt Oma. Мы полтора года здесь живем. Wir wohnen eineinhalb Jahre hier. Я ни разу не заметил, не видел, чтобы Рита ложила какую-то шмаруту на свое лицо. Ich habe kein einziges Mal gesehen, dass Rita irgendeine Schminke auf ihr Gesicht aufträgt. Вы думаете, что кто-то полюбит ваши краски? Denkt ihr, dass jemand eure Farben lieben wird? Второе. Zweitens. Он говорит. Er sagt. Я вижу. Ich sehe. Что Рита послушна родителям. Dass Rita ihren Eltern gehorcht. Поэтому она будет мне хорошей женой. Deshalb wird sie für mich eine gute Frau sein. Я имел честь сочитывать их. Und ich hatte die Ehre, sie zu trauen. Я имел честь посвящать их ее первого сыночка. Ich hatte die Ehre, ihr erstes Kind, ihren ersten Sohn einzusegnen. Да, слава Богу. Ehre sei Gott. Братья и сестры. Brüder und Schwestern. Особенно вы молодые. Besonders ihr Jungen. Хотите быть проповедниками? Wollt ihr Prediger sein? Хорошими членами церкви? Gute Gemeindeglieder. Старайтесь вести святую чистую жизнь. Dann bemüht euch ein heiliges, reines Leben zu führen. Не только тогда, когда вас видят. Nicht nur dann, wenn man euch sieht. Когда никто не видит. Auch wenn es niemand sieht. И Слово Божье говорит нам. Das Wort Gottes sagt uns. Без святости никто не увидит Господа. Ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. И вот я смотрю на харизматов. Und so schaue ich auf die Charismaten. Почему они не учат святой жизни людей? Warum lehren sie die Menschen nicht ein heiliges Leben zu führen? Это мне показывает, что эта доктрина несправедлива. Das zeigt mir, dass diese Lehre ungerecht ist. Истинная доктрина учит покорности. Die wahre Lehre lehrt den Gehorsam. Особенно старшим. Besonders gegen die Ältesten. Истинная доктрина учит истинная доктрина. Die wahre Lehre lehrt святой жизни. Ein heiliges Leben. Хвала Богу. Ehre sei Gott. Да святится имя Твое. Geheiligt werde dein Name. Я был в Аргентине. Ich war in Argentinien. Почти по всей Аргентине я был. Ich war in fast ganz Argentinien. В многих местах я проповедовал. An vielen Stellen habe ich я gepredigt. Я провел в Южной Америке приблизительно 5 лет. Ich habe in Südamerika ungefähr 5 Jahre verbracht. И вот мы едем однажды. Und einmal fahren wir. И мне братья задают вопрос. Und die Brüder stellen mir eine Frage. Три аргентинских евангелиста. Drei argentinische Evangelisten. Они имели большую компанию. Sie hatten eine große Gesellschaft. Ja, они там проповедовали, не знаю, неделю или больше. Und sie predigten dort eine Woche lang oder länger. Там были собраны тысячи людей. Dort waren tausende Menschen versammelt. Была эта евангелизация очень успешна. Und das war eine sehr erfolgreiche Evangelisation. И когда они ехали с этой евангелизации, Und als sie von dieser Evangelisation wegfuhren, они попали в аварию и были все убиты. Kamen sie in einen Unfall und wurden alle getötet. И мне задают вопрос. Und sie stellten mir die Frage. Брат Дмитрий. Bruder Dimitri. Почему это случилось? Warum ist das geschehen? Ведь они проповедовали Евангелие. Sie haben doch das Evangelium gepredigt. И имели большие результаты. Und sie hatten große Ergebnisse. Но почему так случилось? Aber warum ist das so geschehen? Я долго мыслил над тем и молился. Ich habe lange darüber nachgedacht und habe И gebetet. Я получил ответ. Und ich bekam eine Antwort. Почему это случилось? Warum das geschehen ist? Я хочу, чтобы внимательно слушали. Und ich möchte, dass ihr aufmerksam zuhört. Бывает так. Es kommt so vor. После великих благословений. Nach großen Segnungen. Как и эти евангелисты пережили. So wie es auch diese Evangelisten erlebt haben. И когда они ехали домой. Und als sie nach Hause fuhren. Они начали вести такие разговоры. fingen sie an, solche Gespräche zu führen. Они влезли в такие разговоры, sie kamen in solche Gespräche hinein, о которых нельзя сказать, да святится имя Твое Божие. Von denen man nicht sagen darf, geheiligt werde dein Name, Gott. Когда мы говорим о Господе, wenn wir von dem Herrn sprechen, когда мы ведем святую жизнь и святые разговоры, wenn wir ein heiliges Leben und heilige Gespräche führen, Ангел-хранитель с нами, ist der Engel, der Beschützer mit uns. Но когда эти евангелисты начали такие беседы, aber als diese Evangelisten solche Gespräche anfingen, и Ангел-хранитель не мог там их слушать и быть, konnte der Schutzengel ihnen nicht mehr zuhören und dort bleiben. И он их оставил. Und er verließ sie. И сатана этим воспользовался. Und der Satan hat das ausgenutzt. Это точно так. Das ist genauso. Поняли? Habt ihr es verstanden? Дорогие, ihr Lieben, будьте святы, потому что я свят. Seid heilig, denn ich bin heilig. Святость идет рука в руку. Heiligkeit geht Hand in Hand. Рука в руку с благоговением пред Богом. Я хочу, чтобы вы понимали это слово благоговение. Реверенция по-испански. В русском языке это слово, конечно, с латыни из этого, старославянского взято. In der russischen Sprache ist dieses Wort aus dem Altslawischen genommen. Что и производит страх Божий. Und was die Furcht Gottes auslöst. И страх Божий есть истинная премудрость. Und die Furcht Gottes ist die wahrhaftige Weisheit. И когда мы ходим в страхе Божьем, und wenn wir in der Furcht Gottes wandeln, и Бог одаряет нас своей премудростью, dann begabt Gott uns mit seiner Weisheit. И тогда люди удивляются. Und dann sind die Menschen erstaunt. И мы удивляемся. Und wir wundern uns. Откуда эта мудрость? Woher kommt diese Weisheit? И никто не стоит против этой мудрости. Und niemand kann gegen diese Weisheit bestehen. Amen. Слава Богу. Ehre sei Gott. Слава Иисусу. Ehre sei Jesus. Дорогие дети Божьи. Ihr lieben Kinder Gottes. Мы являемся строителями. Wir sind Bauleute. Мы участники строения. Wir sind Teilhaber am Bau. И мы строим такое строение. Und wir bauen einen solchen Bau. Для вечности. Für die Ewigkeit. Amen. Amen. Будем строить на истине. Lasst uns auf der Wahrheit bauen. На любви. Auf der Liebe. И на святости. Und auf der Heiligkeit. Потому что без святости никто не увидит Господа. Denn ohne Heiligkeit wird niemand den Herrn sehen. Господи. Herr. Да святится имя Твое в этом собрании. Geheiligt werde dein Name in dieser Versammlung. Да святится имя Твое в наших домах. Geheiligt werde dein Name in unseren Häusern. Да святится имя Твое в разговорах наших. Geheiligt werde dein Name in unseren Gesprächen. В служении нам, нашим Богу и друг другу. In unserem Gottesdienst und wie wir einander dienen. Этим мы выиграем. Werden wir damit gewinnen. И выдержит наше строение вечность. Und unser Bau wird die Ewigkeit aushalten. Понятно? Ist das verständlich? Просто. Ist es einfach? И ясно. Und klar. Ja. Правда? Слава Богу. Ehre sei Gott. Вот это Бог положил мне на сердце. Das hat Gott mir aufs Herz gelegt. Будем строить. Wir werden bauen. На истине. Auf der Wahrheit. На любви. Auf der Liebe. И здесь написано, на святости. Hier steht geschrieben, auf der Heiligkeit. В святости. Auf der Heiligkeit. Мы поем песню. Wir singen ein Lied. По-русски. In Russisch. Свято чтимо это место. Geheiligt werde dieser Name, dieser Ort gehalten. Я думаю, вы знаете эту песню. Ich denke, ihr kennt dieses Lied. Мы пришли сюда. Wir sind hierher gekommen. Свято чтимо это место. Heilig sei dieser Ort gehalten. Говорит, сними обувь с ног твоих. Und es sagt, nimm deine Schuhe von deinen Füßen. Господь сказал Моисею. Der Herr sagte das zu Mose. Земля, на которой ты стоишь. Das Land, auf dem du stehst, ist ein heiliges Land. An diesem Sand ist überhaupt keine Heiligkeit. Aber Heiligkeit ist, weil Gott anwesend ist. Wir stehen voll Ehrfurcht vor dir, Herr. Geheiligt werde dein Name. Alle Ehre gebührt dir. Amen. Amen.